Dekadentes Rom. Brot und Spiele im Kaiserreich. Rom im Jahr 98 nach Christus. Die aufgehende Sonne taucht die Arkaden der prachtvollen Marmorbauten Roms in ein zartes Rosa. In den Gassen und Straßen der Stadt herrscht bereits hektisches Treiben. Zigtausende machen sich in aller Frühe auf zu dem in einer Senke inmitten der Stadt gelegenen Circus Maximus. Denn heute finden Wagenrennen statt und alle wollen einen der besten Plätze ergattern. Am Vormittag ist der Circus Maximus dann bis zum letzten Platz gefüllt. 250.000 Zuschauer, ein Viertel der römischen Bevölkerung, warten gespannt auf das Startsignal. 12 Gespanne schießen unter dem ohrenbetäubenden Jubel des Publikums aus ihren Startboxen. 7-mal müssen sie die langgestreckte Rennbahn umrunden, bis nach einer guten Viertelstunde der Sieger feststeht. Alle Wagenlenker gehören einem der 4 professionellen Rennställe Roms an. Sie sind an ihren Farben zu erkennen. Die blauen und die grünen gehen meist als Favoriten ins Rennen. Die weißen und die roten hoffen darauf, dass ihnen heute ein Überraschungssieg gelingt. Und wie die Wagenlenker, so zerfällt auch das Publikum in 4 Lager. Einig sind sie sich nur in ihrem glühenden Fanatismus für den eigenen Favoriten. Die besten Wagenlenker sind Berühmtheiten, die in ihrer Karriere Tausende von Siegen und Abermillionen an Preisgeldern einfahren. Panem et Circenses. Brot und Spiele. Auf diese einprägsame Formel hat der römische Satiriker Juvenal die Zustände in Rom im 1. Jahrhundert nach Christus gebracht. Brot und Spiele seien alles, was die Bürger der Stadt dafür erhalten haben, dass sie sich vom Kaiser den politischen Schneid haben abkaufen lassen. Brot, damit sind die kostenlosen Getreidezuteilungen gemeint, in deren Genuss mehr die Privilegierten, denn die armen Römer kommen. Und Spiele, das sind die äußerst populären Wagenrennen im Circus Maximus, die blutigen Gladiatorenkämpfe im Kolosseum und natürlich die zahllosen Theateraufführungen in der Stadt. Die Tradition von Brot und Spielen reicht zurück in republikanische Zeiten, als sich Politiker jeder Couleur mit Hilfe kostenloser Festmahle und der Veranstaltung aufregender Spiele Wählerstimmen zu sichern wussten. In voller Blüte steht das politische Programm von Panem et Circenses jedoch in der Kaiserzeit. Schon der erste Kaiser Augustus setzte auf die Wirkung von Brot und Spielen, um seiner Alleinherrschaft den nötigen Rückhalt in der Bevölkerung zu sichern, bei den politisch entmachteten Senatoren genauso wie beim Mann von der Straße. Fortan bemisst sich die Popularität eines römischen Kaisers immer auch daran, welch eindrucksvolle Spiele er veranstaltet und mit welcher Inbrunst er diesen beiwohnt. Wer die Bedeutung der Massenunterhaltung nicht erkennt oder gar bewusst ignoriert, der hat beim Volk keinen guten Stand. So herrschte zum Beispiel Augustus' Nachfolger Tiberius mit Augenmaß über das Reich, beim Volk aber war er verhasst. Denn er weigerte sich, Wagenrennen oder Gladiatorenkämpfen beizuwohnen, geschweige denn solche auszurichten. Andererseits genoss ein verrückter Despot wie Caligula ungeheure Popularität angesichts der kostspieligen Unterhaltung, die er den Massen bot. Gerade haben die Wagen den Circus Maximus zum ersten Mal umrundet. Mit allen Mitteln versuchen sich die Wagenlenker Vorteile zu verschaffen. Schneiden, rammen, in die Zange nehmen, alles ist erlaubt. Das Imperium Romanum steht in den ersten beiden Jahrhunderten nach Christus in seiner vollen Blüte. Rund 60 Millionen Menschen leben innerhalb der Reichsgrenzen, zwischen Nordsee und Rotem Meer, vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer. Eine angesichts der Größe des Reiches vergleichsweise kleine Berufsarmee von 400.000 Mann sichert die äußeren Grenzen, zuvorderst an Rhein, Donau und Euphrat. Noch Augustus hatte nach der fehlgeschlagenen Unterwerfung Germaniens die Losung ausgegeben, das Reich nicht über diese 3 großen Ströme auszudehnen. Und so verschieben sich die Grenzen des Imperiums während der ersten beiden Jahrhunderte nach Christus nur in Ausnahmefällen, etwa in Britannien oder auf dem Balkan, weiter nach außen. Volkszählungen kommen auf 7 Millionen Bürger, wobei hier wohl nur die Männer gemeint sind. In allen Teilen des Reiches, längst nicht nur in der Stadt Rom, finden sich römische Bürger, und ihre Zahl wächst stetig. Für die Kaiser ist dies der beste Beweis für das innere Zusammenwachsen des Reiches. Innerhalb weniger Generationen werden aus Feinden, aus Barbaren, echte Römer. Politischer Einfluss ist mit dem römischen Bürgerrecht zwar nicht mehr verbunden, Rechtssicherheit und Steuerfreiheit hingegen sehr wohl. Denn Steuern zahlen im Römischen Reich nur die Nichtbürger in den Provinzen. Zum Dank für den Frieden und Schutz, den der Kaiser ihnen schenkt. So wenigstens das Verständnis der Römer. Zentrum des Reiches ist natürlich die Stadt Rom. 1 Million Menschen drängen sich in einem undurchschaubaren Gewirr aus engen, gewundenen Gassen. Nur die wichtigsten Straßen, wie die aus der Stadt führende Via Appia, haben eine Breite von mehr als 5 Metern. Die sich in der Stadt nur bescheiden entfaltende Pracht steht zu Beginn der Kaiserzeit noch in keinem Verhältnis zu der von Rom ausgehenden politischen Macht. Doch das sollte sich zügig ändern. Die zweite Runde ist absolviert. An der Spitze liegt überraschend ein Wagenlenker des weißen Rennstalls. Die Anhänger der Weißen sind völlig aus dem Häuschen. Nach dem Tod des Augustus regieren zunächst schwache Herrscher, wie der unbeliebte Kompromisskandidat Tiberius, der dem Wahnsinn verfallene Caligula oder der körperlich entstellte Claudius. Als unerträglicher Despot bleibt vor allem der von 54 bis 68 herrschende Nero in Erinnerung. Er selbst sieht sich als begnadeten Künstler und nutzt jede Gelegenheit, seine Qualitäten als Schauspieler und Sänger unter Beweis zu stellen. Der Beifall ist ihm gewiss, schließlich drohen sonst drakonische Strafen. Den Hass von Volk und Armee zieht er auf sich, als er reihenweise unliebsame Zeitgenossen beseitigen lässt, darunter seine Ehefrau und seine Mutter, genauso wie verdiente Generäle. So verwundert es nicht, dass ihm die Menschen auch unvorstellbare Grausamkeiten zutrauen. Rom habe er angezündet und die brennende Stadt auch noch besungen, alles nur, um Platz zu schaffen für seinen protzigen Palast, das Goldene Haus. Schon die Eingangshalle ist so gewaltig, dass sie einer 36 Meter hohen Nero-Statue Platz bietet. Über 1,5 Kilometer erstreckt sich der Säulengang. Gold, Edelsteine und Perlmutt zieren die Räume. Beim Einzug lässt sich Nero zu der Feststellung herab: Endlich kann ich wohnen wie ein Mensch. Schließlich wagt sich der Senat aus der Deckung und erklärt den Kaiser zum Volksfeind. Als ihm selbst seine Leibgarde die Unterstützung versagt, fehlt Nero der Mut zum Selbstmord. Und so setzt ein Sklave dem Leben des Kaisers mit einem Dolchstoß ein Ende. Bei allem wahrhaft Verwerflichen, das sich der Kaiser zu Schulden kommen ließ, an der 6 Tage und Nächte wütenden Feuersbrunst, die Rom zu 3/4 verwüstet, ist Nero jedoch unschuldig. Was für Hunderttausende, die alles verloren haben, eine unvorstellbare Katastrophe ist, schafft auf lange Sicht Platz für den Ausbau Roms zu einer würdigen Hauptstadt. Die Kaiser verewigen sich mit eindrucksvollen Bauten. Und so entstehen in rascher Folge repräsentative Paläste und Verwaltungsgebäude, prachtvolle Tempel, Theater und Thermen sowie das Imperium verherrlichende Siegessäulen und Triumphbögen. Zum 3. Mal passieren die Gespanne die Startboxen, als sich im Feld 2 Wagen unglücklich verhaken. Unvermittelt fliegt ein Rad in hohem Bogen durch die Luft. Gerade noch rechtzeitig kann sich der Wagenlenker losmachen und mit einem gekonnten Sprung in Sicherheit bringen. Einer der prachtvollsten Bauten Roms ist das im Jahr 80 eingeweihte Kolosseum. 50.000 Zuschauer können hier Gladiatorenkämpfen beiwohnen, der dramatischsten Sparte der römischen Unterhaltungsindustrie. 2 Männer kämpfen um nichts weniger als um ihr Leben. Als Vorprogramm hetzt man wilde Tiere aufeinander oder lässt sie, einen noch größeren Nervenkitzel versprechend, auf zum Tode verurteilte, darunter auch verfolgte Christen los. Die aufwendigsten Gladiatorenspiele veranstalten die Kaiser zur Feier besonderer Anlässe, wie etwa ihrer Thronbesteigung oder zu Regierungsjubiläen. Sie heuern Kämpfer aus den besten Gladiatorenschulen an. Deren Bewaffnung reicht von, ganz konventionell, Schwert und Schild, bis hin zu Netz und Dreizack. Die durchtrainierten Gladiatoren sind nicht nur eine Augenweide für die Damen der feinen Gesellschaft, wie Spötter meinen, sondern auch wertvolles Kapital. Da der Veranstalter neben der üblichen Mietgebühr auch noch eine Entschädigungssumme für jeden toten Kämpfer zahlen muss, liegt es im Interesse aller Beteiligten, den Blutzoll überschaubar zu halten. Im Durchschnitt kommt wohl nur in jedem fünften Kampf einer der beiden Protagonisten zu Tode. Ob der Unterlegene die Arena lebendig verlassen darf oder der Sieger ihm den Todesstoß versetzt, entscheidet der den Kämpfen beiwohnende Kaiser. Dessen Urteil richtet sich praktisch immer nach dem lauthals kundgetanen Willen des Publikums. Was für eine großartige Illusion von Macht für ein ansonsten machtloses Volk. Nur manchmal kippt die aufgeheizte Atmosphäre wirklich ins Politische. Dann fordert das Volk in Sprechchören Todesurteile oder beklagt sich lautstark über die steigenden Getreidepreise. So haben die Spiele auch ihre Bedeutung als Zeremoniell des kaiserlichen Hofes, um den direkten Kontakt mit den Bürgern Roms zu wahren. Die vierte Runde geht ohne Zwischenfälle zu Ende. Noch immer liegt der weiße Wagen als Außenseiter in Führung. Die meisten Römer nennen die dunklen und stickigen Zimmer einer der 50.000 Mietskasernen ihr Zuhause. Vielen steht kaum mehr Platz zur Verfügung, als sie zum Schlafen benötigen. Aufgrund ihrer schlampigen Bauweise besitzen die bis zu 7 Stockwerke hohen Mietshäuser einen legendär schlechten Ruf. Immer wieder stürzen Gebäude in sich zusammen und begraben die Bewohner unter sich. Angesichts einer solch unerträglichen Wohnsituation spielt sich das Leben der einfachen Menschen auf der Straße ab, wo sie in tragbaren Öfen sogar ihr Essen kochen. Die kostenlosen Getreidezuteilungen sind ein Privileg, das vor allem den Reichen in der Stadt zusteht. Die armen Bürger müssen ihr Getreide kaufen. Die Beamten des Kaisers stellen lediglich sicher, dass die Getreidepreise erschwinglich bleiben und der Nachschub aus den Kornkammern des Reiches gesichert ist. In krassem Gegensatz hierzu steht das Leben der wohlhabenden Römer. Im Mittelpunkt ihrer großzügigen Häuser steht ein lichtdurchfluteter Innenhof mit einem angenehme Kühle spendenden Brunnen. Die vom Atrium abgehenden Räume sind großzügig und mit aufwendigen Mosaiken, Fresken und Statuen verziert. Für die vom Hausherrn regelmäßig veranstalteten Festmahle sind die exotischsten Produkte gerade gut genug. Vor allem dank ihrer ausgedehnten Ländereien haben diese Familien über Generationen hinweg gewaltige Vermögen angehäuft, die mitunter sogar den römischen Staatshaushalt in den Schatten stellen. Ihr Reichtum sichert ihnen auch in der Kaiserzeit Zugang zu ehrenvollen, aber durchaus auch lukrativen Posten, wie dem eines Konsuls oder Statthalters. Erhält ein keineswegs schlecht bezahlter Legionär einen Sold von 1.000 Sesterzen im Jahr, so sind hohe Staatsämter mit Gehältern von bis zu 1.000.000 Sesterzen dotiert. So groß die sozialen Unterschiede auch sein mögen, in seiner Liebe zu den Spielen ist sich das römische Volk einig. Während der Kaiserzeit nehmen die Spiele übers Jahr verteilt 3 Monate ein, Tendenz steigend. Denn nicht selten bleiben einmalige Spiele im Festkalender als jährliche Veranstaltung haften. Wer sich den Verdienstausfall leisten kann, versucht an so vielen Tagen wie möglich als Zuschauer dabei zu sein. 5-mal haben die Wagen den Circus Maximus bereits umrundet. Nun machen die Favoriten des blauen Rennstalls ernst und drücken das führende Gespann der Weißen gegen die innere Mauer. Augenblicklich reißt es den Wagen in die Luft, der Lenker wird, die Zügel um den Bauch gebunden, von seinen Pferden durch die Arena geschleift. Gerade als er nach seinem am Gürtel befestigten Messer greift, um die Zügel zu durchtrennen, überrollt ihn eines der nachfolgenden Gespanne. Erst dann gelingt es Helfern, die scheuenden Pferde anzuhalten und den leblosen Körper loszuschneiden. Die herbeigerufenen Ärzte können nur noch den Tod des Wagenlenkers feststellen. Für einen Moment legt sich betroffenes Schweigen über den Zirkus. Die Finanzierung des Staatshaushaltes ist, wie sollte es anders sein, auch für die römischen Kaiser eine Herausforderung. Mehr als die Hälfte des regulären Etats verschlingt der Unterhalt der Armee. Der nächstgrößere Posten ist dann schon die Aufwendung für Brot und Spiele in der Stadt Rom. Alles in allem betragen die regulären Ausgaben 750 Millionen Sesterzen im Jahr. Obendrauf kommen aber noch die Aufwendungen für die vom Kaiser veranstalteten außerordentlichen Spiele oder auch für Hilfsmaßnahmen bei Naturkatastrophen. Bedeutendste Einnahmequelle sind die von der Reichsbevölkerung ohne Bürgerrecht zu entrichtenden Steuern. Und so pressen die römischen Statthalter im Verbund mit den lokalen Eliten den Menschen in den Provinzen so viel Steuern wie möglich ab. Während erstere an den Mehreinnahmen beteiligt sind, schnürt die Steuerlast der großen Masse langsam die Luft ab. So ist dieses verhasste System der Steuereintreibung Ende der 60er Jahre sogar einer der Auslöser für einen Volksaufstand in Palästina, den die römischen Legionen nur mit aller Mühe niederschlagen können. Alles in allem sind die Kaiser überaus einfallsreich, wenn es um die Aufbesserung der Staatskasse geht. Beliebt ist etwa die Anklage wohlhabender Bürger wegen Hochverrats, um ihr Vermögen einzuziehen und dem Haushalt zuführen zu können. Nach 6 Runden hat sich das favorisierte Gespann des blauen Rennstalls etwas absetzen können. Eine Runde bleibt den anderen Wagenlenkern noch, den Vorsprung wettzumachen. Der innere Frieden des Kaiserreichs wird in jenen Jahren nur einmal auf eine ernsthafte Probe gestellt. Nach dem erzwungenen Tod Neros driftet Rom im Jahr 68 an den Rand eines Bürgerkriegs. 3 prominente Soldaten scheitern nacheinander beim Versuch, die Macht an sich zu reißen, bis sich schließlich Vespasian, auch er ein verdienter Feldherr, durchsetzt und eine Ära starker Kaiser einläutet, die die Geschicke Roms in den folgenden 120 Jahren bestimmen. Im Jahr 98 besteigt mit Trajan erstmals ein Kaiser den Thron, der, ohne mit seinem Vorgänger verwandt oder verschwägert zu sein, allein aufgrund seiner herausragenden Fähigkeiten von diesem adoptiert und zum Nachfolger bestimmt wurde. Unter dem aus der spanischen Provinz stammenden Trajan erreicht das Imperium seine größte Ausdehnung, als mit vorübergehenden Gebietsgewinnen etwa in Mesopotamien die bestehenden Grenzen gesichert werden. Sein reisefreudiger Nachfolger Hadrian setzt mehr auf die Stärkung der bestehenden Grenzen, etwa mit der nach ihm benannten Wallanlage in Nordengland. Unter dem ihm nachfolgenden Antonius Pius herrschen Frieden und Ordnung. Erst der von 161 bis 180 regierende Marc Aurel sieht sich wieder einer ernsthaften Bedrohung von außen gegenüber. Unter großen Anstrengungen kann der Philosophenkaiser, der im Heerlager literarische Werke verfasst, die Donau als mitteleuropäische Reichsgrenze gegen den germanischen Stamm der Markomannen verteidigen. Wie allen Adoptivkaisern gelingt es Marc Aurel eindrucksvoll, eine starke politische Führung mit persönlicher Bescheidenheit zu vereinen und so die alte philosophische Forderung nach einer Herrschaft der Besten geradezu idealtypisch zu verwirklichen. Aus, das Rennen ist aus. Mit gut 2 Wagenlängen Vorsprung überquert das siegreiche Gespann die Ziellinie. Wieder einmal haben sich die favorisierten Blauen durchgesetzt. Es war das erste von 24 Rennen an diesem Tag. Mehr als 50 Renntage werden dieses Jahr noch folgen. Der neue Kaiser Trajan hat zudem 100-tägige Gladiatorenspiele angekündigt. Und die freien Getreidezuwendungen, ja, die wird es auch weiterhin geben. Brot und Spiele. Alltag im alten Rom. Privileg einer Weltmacht, die im Inneren wie im Äußeren nichts zu fürchten hat. Erst am Ende des 2. Jahrhunderts verschlechtert sich die einst so komfortable Situation des Römischen Reiches. Die nur mühsam niedergerungenen Markomannen legen die Verletzlichkeit des Reiches bloß. Zu den wachsenden äußeren Bedrohungen gesellt sich gleichzeitig eine hausgemachte innere Schwäche, wie schon die schiere Zahl von 30 Kaisern und Gegenkaisern in den folgenden 100 Jahren deutlich macht. Doch diese Wendung zum Schlechten, an deren Ende der Untergang eines saturierten, dekadenten Rom steht, kann sich heute, an diesem aufregenden Renntag im Circus Maximus, niemand auch nur im Entferntesten vorstellen. Während ein Teil der Römer noch den Sieger des Wagenrennens feiert, warten andere gespannt auf das Eintreffen der reisenden Kaufleute, die Gewürze und Sämereien aus dem weit entfernten China nach Rom bringen. Und noch etwas haben die Händler in ihrem Gepäck: einen Stoff, der leicht, schimmernd und edel ist. Einen Stoff, für den die Römer bereit sind, jeden Preis zu zahlen. Seide. Sie gilt als das wertvollste Luxusgut jener Tage. Und die Seide ist es auch, die der Handelsroute zwischen China und Europa schließlich Pate für ihren Namen steht. Seidenstraße nennt der deutsche Forschungsreisende Ferdinand von Richthofen den mehrere tausend Kilometer langen Weg von Osten nach Westen. Doch er ist nicht der Erste, der detaillierte Beschreibungen der Route liefert. Schon im 14. Jahrhundert hatte Marco Polo, ein venezianischer Kaufmann, die Seidenstraße bereist und nach seiner Rückkehr das Buch von den Wundern der Welt veröffentlicht, das für damalige Verhältnisse zu einem Kassenschlager wird. Doch begeben wir uns zurück ins 1. Jahrhundert nach Christus und folgen wir den Kaufleuten auf ihrer spannenden Reise zwischen den Welten.